Kapitel 3. Hey Max, sagt Yannick. Was ist los? Warum siehst du so sauer aus? Und du? Warum gehst du nicht ans Telefon? Warum muss ich hier an deiner Haustür 5 Minuten lang klingeln, bis du endlich aufmachst? Was hast du gesagt? Mach den MP3-Player aus, ruft Max sauer. Yannick grinst und nimmt die Hörer aus seinen Ohren. Cool bleiben, ja? Alles ist gut, Mann. Max geht an ihm vorbei in Yannicks Zimmer. Gar nichts ist gut, sagt er. Los, gib mir die Statue. Hä? Warum denn? Weil ich was kontrollieren muss. Yannick öffnet seinen Schrank und holt die weiße Plastiktüte heraus. Max schaltet Yannicks Schreibtischlampe an, nimmt die Statue aus der Tüte, packt sie aus dem Zeitungspapier und legt sie auf den Tisch. Er sieht die Statue an und fährt mit der Hand über sie. Was machst du denn da? Will Yannick wissen. Frag nicht. Mach den Computer an und geh auf www.rettetdieelefanten.org. Das Foto auf der Internetseite ist schrecklich. Ein großer und ein kleiner Elefant liegen auf dem Boden. Beide sind tot. Elfenbeinschmuggler wollten die Stoßzähne der Mutter haben. Deshalb musste auch das Baby sterben. Sieh dir das an, sagt Max. Schrecklich, antwortet Yannick. Aber warum wolltest du die Statue haben? Warte, sagt Max und klickt auf einen Button. Nun kommt das Foto mit den verschiedenen Sachen aus Elfenbein. Verstehst du es jetzt? Fragt er und zeigt auf eine Statue am rechten Bildrand. Sieht sie nicht genauso aus wie unsere? Na ja, antwortet Yannick. Sagen wir mal, fast genauso. Er nimmt die Maus und klickt die Statue auf dem Monitor an. Das Bild wird größer und man sieht jetzt deutlich, dass die Statuen nicht genau gleich sind. Sie sind gleich groß, meint Yannick. Aber die Statue auf dem Foto sieht afrikanisch aus. Unsere könnte aus Indien kommen. Das ist doch egal, sagt Max. Elefanten gibt es in Afrika und in Indien. Ach so. Du meinst also, unsere Statue ist auch aus Elfenbein? Ganz sicher, sagt Max und nimmt die Statue in die Hand. Sieh mal, die Farbe stimmt genau. Hey, cool! Dann ist das Ding ja ziemlich wertvoll, oder? Cool? Max klickt zurück zu dem Foto mit den beiden toten Elefanten. Findest du das etwa cool? Natürlich nicht, meint Yannick. Aber tot ist tot. Dagegen können wir jetzt auch nichts mehr tun, oder? Max antwortet nicht auf Yannicks Frage. Weißt du, was ich glaube? Sagt er. Dieses alte Haus am Park ist vielleicht ein Treffpunkt von Elfenbeinschmugglern. Ach komm, Max, was sollen Elfenbeinschmuggler in einem alten Haus mit kaputten Fenstern tun? Schmuggelware verstecken, zum Beispiel. So ein Quatsch. Das finde ich nicht, sagt Max. So müssen Sie die Schmuggelware nicht zu Hause haben. Wenn Sie was verkaufen wollen, gehen Sie zu dem alten Haus und holen es einfach. Ach komm, du siehst zu viele schlechte Krimis, sagt Yannick und nimmt die Statue in die Hand. Jetzt sage ich dir mal meine Meinung. Diese Statue hier kommt sicher nicht von Schmugglern. Jemand hat sie von einer Urlaubsreise aus Asien mitgebracht. Später ist er aus dem alten Haus ausgezogen und dabei hat er die Statue vergessen oder verloren. Sicher hat die Tüte schon ein paar Jahre lang vor der Haustür gelegen, bis du sie gefunden hast. Meinst du? Klar, ich kann ja verstehen, dass du was gegen diese Elefantenkiller tun willst. Aber so einfach ist das nicht. Wahrscheinlich hat Jannik recht, denkt Max. Meine Geschichte klingt schon ziemlich verrückt. Er nimmt Jannik die Statue aus der Hand und packt sie langsam in das Zeitungspapier. Aber plötzlich stoppt er, packt die Statue wieder aus und gibt Jannik die Zeitungsseite. Was soll das denn jetzt wieder? Fragt Jannik. Ein paar Jahre lang vor der Haustür? Sagt Max. Schau doch mal, von wann diese Zeitung ist. Oben auf der Seite liest Jannik das Datum. Die Zeitung ist von vorgestern.